Bevor wir weitermachen, gehen wir nochmal kurz auf ein paar Sachen aus dem letzten Juz, aus der letzten Lektion, auf ein paar Dinge noch einmal kurz eingehen. Die eine Sache, die wir schon mal gelernt hatten, dass La taqfu ma laysa laka bihi ilm, folge nicht dem, worüber du kein Wissen hast. Das wird nur möglich sein, wenn man einen Sinn im Leben hat. Ja, wenn man ein Anliegen hat und dafür ja schon Energie, Zeit, ja, Organisation, dafür ja schon investiert und deswegen auch gar keine große Zeit und auch kein Interesse hat, Dinge zu verfolgen, mit Dingen sich zu beschäftigen, die eigentlich so einen gar nichts angehen, über die man auf gut Deutsch keine Ahnung hat. Ja, wir sollen ja auch dieses Bittgebet machen, diese Dua, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, ich suche Zuflucht, ich suche Schutz bei dir vor dem Wissen, das nichts nützt. Ja, Wissen ist natürlich immer erstmal gut, aber wenn es dir jetzt nichts nützt, die Informationen über eine andere Person, Angelegenheit, die mit dir selber eigentlich gar nichts zu tun haben, Dinge, über die du eigentlich letztendlich nie wirklich etwas erfahren kannst, weil sie außerhalb deiner Sinneswahrnehmung stattfinden. Ja, und da sind also viele, viele Dinge, deswegen ein sinnorientiertes Leben führen und ein Muslim sollte einen großen Sinn im Leben haben. Dann genauso haben wir auch über die Eltern gesprochen, die gute Behandlung der Eltern eine sehr, sehr, sehr große Sache ist das im Islam. Sie nimmt viel Raum ein in der Verpflichtung des Gläubigen. Aus einem anderen Hadith heißt es auch, dass wer die Eltern im hohen Alter vorfindet oder im Alter vorfindet und sich dadurch nicht das Paradies verdient, nämlich dadurch, dass er ihnen dient, ihnen Gutes tut, auf diesem sei der Fluch Allahs. Das ist ein längeres Hadith, ich habe euch jetzt nur einen Teil davon erzählt. Die meisten von euch kennen das sicherlich auch. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu dieser Aussage von Jibril, alaihi salam, Amin. Ja, das ist jetzt ungefähr der Sinn dieses Hadithes. Ja, das heißt, wenn jemand von uns diese Möglichkeit hat, diese Gelegenheit, dass ich kann meinen Eltern Gutes tun. Ich finde sie im Alter vor und ich habe die Möglichkeit, ihnen die Zeit zu verschönern, ihnen Pflege anzubieten, ihnen gute Gesellschaft anzubieten, dann sollten wir als Gläubige das nicht als Last empfinden. Ungern tun, halbherzig tun. Ja, weil egal wie viel wir letztendlich für die Eltern tun, wir können ihnen nie ihr Recht zurückgeben. Ja, weil der Unterschied nämlich, der große ist ja, dass die Mutter tut ja auch alles für das Kind, aber sie tut es mit einem Ausmaß an Selbstlosigkeit. Und das macht ihre Taten so wertvoll. Das Kind macht es nicht mit Selbstlosigkeit, es macht es aus Pflichtgefühl, ja, im besten Falle. Obwohl es da bestimmt auch sehr hervorragende Ausnahmen gibt. Dann hatten wir genauso über das Phänomen gesprochen, das Beste zu sprechen. Ja, gutes Sprechen oder Schweigen. Das kam auch in der letzten Zeit vor. Und wirklich, das ist eine Sache, subhanallah, die ganze Umgebung kann gut werden, verbessert werden, wenn man sich selber zur Pflicht macht, sich so weit es geht bemüht, Gutes zu sprechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in verschiedenen Aussagen, in sehr vielen verschiedenen Aussagen, heißt es zum Beispiel, dass wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Dann gibt es genauso eine Überlieferung bei Qadiyat, wird die überliefert in seinem Buch Shifa. Rahimallahu abdan, qala khayran faghanima aw sakata fasalima. Dass Allah möge sich dem Diener erbarmen, der Gutes spricht und sich davon, ja, Gutes davon mitgenommen hat, ghanima, reich dadurch geworden ist, oder der schweigt und dadurch heil geblieben ist, der sich bewahrt hat. Ja, also in diesen beiden Dingen ist also viel Gutes. Ja, das heißt also, wie sollte dann unsere Rede eigentlich sein? Was sind die Kriterien? Erstmal das, was wir sprechen, sollte wert sein, gesagt zu werden. Es sollte der, ja, wie wir auch im Deutschen sagen, der Rede wert sein. Vieles, was wir so sagen, ist wirklich nicht der Rede wert. Das sind laut gedachte Gedanken, die wir einfach so in die Welt streuen. Ja, mögen sie treffen, auf wen sie wollen. Uns kümmert es nicht, was man damit anfängt, ob es jemanden nutzt, jemanden verletzt, jemanden unnötig belastet. Ja, das, was wir sagen, sollte der Rede wert sein. Dann sollten wir darüber auch im besten Fall ernsthaft nachgedacht haben. Ja, was meine ich damit? Warum sage ich das jetzt? Ist es wert, gesagt zu werden? Dann sollte es auch idealerweise nicht gesagt werden, um sich selbst darzustellen, um der eigenen Eitelkeit zu dienen, um sein eigenes Wissen zu preisen. Das schaut mal, wie viel ich schon weiß. Ja, sondern es sollte wirklich dafür gesagt werden, um den Zuhörern eventuell im besten Fall zu nutzen, einen Nutzen zu ermöglichen. Und ein Nutzen kann natürlich auch sein, dass man jemanden zum Beispiel beruhigen möchte oder Mut zusprechen möchte. Ja, das ist ein sehr weites Thema. Wir sprechen hier nicht von ein paar Dingen, die ausschließlich nur gut sind, sondern das ist ein sehr, sehr weit gefächertes Thema. Es ist nämlich so, dass die sinnlose Rede, die belastet unser Herz, die irritiert das Gehör. Das, was nicht der Rede wert ist, das, was nutzlos ist, ja, da ist es besser zu schweigen. Und was auch mal gut ist, anderen zuzuhören, ein guter Zuhörer zu sein, verstehen, was der andere sagt. Ja, auch vor allem, wenn wir jetzt Koran lernen und dann auch diese Verantwortung spüren, ich muss Dawah machen, ich muss anderen Menschen helfen, dann verstehen wir leider zu oft darunter, dass ich muss jetzt vor allem viel reden. Das ist aber nicht unbedingt immer und ausschließlich so. Im Gegenteil. Ja, Dawah machen bedeutet auch viel zuhören. Was denkt der andere eigentlich von Islam? Wie viel weiß er schon? Was hat er noch nicht genau verstanden? Was möchte er vor allem noch erfahren? Ja, deswegen immer auf die Waage legen, in einem normalen Gespräch, wie viel habe ich geredet und wie viel habe ich zugehört. Und wenn das Ungleichgewicht zu groß ist, dann kann es sein, dass die Beziehung verdirbt, dass die Beziehung gestört wird dadurch. Das muss nicht immer so sein. Manche Leute mögen es auch gerne zuzuhören, sich was erzählen zu lassen. Das kann sehr verschieden sein, aber trotzdem als allgemeine Grundregel hier sollte man darauf ein wenig achten. Genauso sollte die Rede in sich auch korrekt und wahrhaftig sein. Der nächste Schritt ist aber dann, wir hatten ja eben schon gesagt, es sollte der Rede wert sein. Ja gut, dann versteht man dadurch auch, dass es natürlich korrekt, wahrhaftig, in sich stimmig sein muss. Des Weiteren ist es aber auch so, dass es nicht nur reicht, dass eine Aussage in sich stimmig und korrekt ist, sondern sie muss auch in dem Moment, in der Situation nützlich sein. Der Ausgang davon, dass man in diesem Zeitpunkt zu dieser Person, in diesen Umständen etwas gesagt hat, was in sich die Aussage völlig korrekt ist, der Ausgang dieser ganzen Sache muss gut sein. Oder wenigstens muss die Erwartung, die überwiegende Erwartung da sein, dass es gut sein wird. Wo sage ich etwas? Zu wem sage ich etwas? Passt es in diese Situation? Passt es mit dieser, je nachdem, Heftigkeit oder Nachlässigkeit, dass ich das jetzt hier sage. Jetzt zum Beispiel, man geht in eine Pharmazie und wir wissen, die Pharmaziewände sind übersät mit Medikamenten, dann gibt es da Schubladen mit Medikamenten über Medikamenten und jede, das ist jetzt für die, die der Schulmedizin loyal gegenüberstehen, ja, aber sagen wir mal als Beispiel, jede Medizin ist für sich allein genommen erstmal gut. Aber sind diese Medikamente für jeden gut? Egal mit welchem Krankheitsbild man zu diesen Medikamenten herantritt? Nein, deswegen, genauso die Rede ist an sich vielleicht gut und das stimmt doch, was ich gesagt habe. Das sagen wir nur zu oft. Wieso, das, was ich gesagt habe, ist doch wahr. Ja, aber die Umstände und die Person und die Art und Weise, die muss genauso auch zielorientiert sein. Das heißt, bringt das etwas Positives hervor? Weil wenn es etwas nicht positiv ist, dann ist es nämlich negativ. Oder das Dritte, und das wäre genauso unnütz, sie ist weder positiv noch negativ und sie ist hohl und leer. Und dann ist es sinnlos, etwas zu sagen. Ja, wie wenn man in einen Mixer etwas einfach nur laufen lässt, aber man hat nichts reingetan, da kannst du ihn eine Stunde auch laufen lassen, er bleibt leer. Ja, du kannst die Stunde, läuft und macht riesen Lärm, aber es bleibt leer. Ja, deswegen nochmal, was wir sprechen, sollte der Rede wert sein. Natürlich muss es wahr und stimmig sein, es muss aber genauso auch passend sein, was Art und Weise angeht, was Umstände angeht, was Adressaten angeht. Und genauso sollte es, oder die Erwartung sollte wenigstens, die überwiegende Erwartung sollte sein, dass es nützlich sein wird. Ja, das war nochmal ganz kurz zu den paar Dingen, die wir so gelernt hatten, nochmal ein bisschen diese zu unterstreichen. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Lektion. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Wir befinden uns in Lektion 16 und der Juz ist zwar noch der 15., aber wir haben das einfach diese Ayat jetzt dazugenommen, aufgrund der Tatsache, dass die Geschichte von Musa a.s. hier in Surat al-Kahf ab Vers 60 dargelegt wird und diese Geschichte nehmen wir als eins mit in die Lektion 16 mit hinein. aus der wir wieder vieles lernen werden. Deswegen mit offenen Herzen, mit offenem Verstand dieser Geschichte folgen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und als Musa alayhi salam zu seinen Burschen sagte, das war Yushi' bin Nun, das war sein Bediensteter, sein Diener und auch sein Schüler, und später nach Musa alayhi salam sollte das der nächste Prophet für Bani Israel werden. Zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Also hier scheint Musa alayhi salam sehr entschlossen zu sein, etwas auf jeden Fall durchzuführen. Ich lasse nicht ab, bis ich das und das erreicht habe. Nämlich was? Allah hatte ihn nämlich eingegeben. Der Hintergrund von dieser Ayah ist in Sahih Bukhari unter anderem aufgeführt, dass nämlich Musa a.s. einmal vor seinem Volk eine Rede hielt, eine Ansprache, Khutbah hielt, und er dann gefragt wurde, wer von den Menschen ist am wissendsten? Und er antwortete, ich. Und diese Aussage gefiel Allah nicht und er tadelte ihn und gebot ihm dann, dass geh dorthin, wo die zwei Meere zusammenkommen, und du wirst einen meiner Diener finden, er ist wissender als du. Und Musa a.s. fragte dann, wie soll ich ihn treffen, wie werde ich merken, dass er das ist, und Allah subhanahu wa ta'ala erklärte ihm dann, nimm einen Fisch mit und dort, wo du den Fisch verlierst, dort wird der Ort sein, wo du diesen meinen Diener treffen wirst. Und wir sehen dann hier also, wie entschlossen Musa a.s. ist, dieses Wissen zu erlangen, bei jemandem zu sein, der mehr weiß als er. Er hat kein Problem damit, er als Prophet, als Empfänger des Wortes Allahs, des Buches Allahs, sich als Schüler wieder zu jemandem zu begeben. Ja, und wir kommen nachher noch dazu, was wir alles von dieser Geschichte lernen können. Und er machte sich also auf den Weg, nahm seinen Bediensteten mit, seinen Burschen mit, und sie gingen also los, und er war entschlossen, ich werde gehen, bis ich diesen Ort also finden werde. Ja, und wir haben ja schon gelesen, auch وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ, über jeden, der da wissend ist, ist jemand, der noch wissender ist. Ja, und genau das wird uns hier also nochmal in einer Geschichte dargelegt. Also, Musa a.s. hat keine Beengung im Herzen. Er sagt nicht entweder, ja schön, dass es jemanden gibt, schön für ihn, oder auch auf eine andere Art und Weise den Neid zu äußern, wie wir das leider manchmal machen, sondern er geht los. Und am Strand ist ja normalerweise keine großen Anzeichen jetzt, wo man gerade angelangt ist. Und deswegen hat Allah dann also, und Allah weiß es am besten, diese Verlieren des Fisches als Anzeichen gemacht, dass dies der richtige Ort wäre. Ja, es ist also nicht peinlich oder erniedrigend, wenn man von jemand anderen lernen kann. Im Gegenteil, ist eine Gnade Allahs, dass, wenn jemand das ermöglicht wird, egal wie viel wir selber schon wissen. Und wirklich, auch nur derjenige wird ja lernen, der sich nicht zu fein ist, auch von kleinen Dingen mal zu nehmen. Ja, sich mal hinzusetzen und sich auch mal als Schüler aufzuführen, auch wenn wir alle schon, wir sind sowieso im Informationszeitalter, jeder hat irgendwas schon mal irgendwo gelesen. Ja, aber nichtsdestotrotz sollte man auch bereit sein, und selbst der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sollte dieses Bittgebet machen, Rabbi zidni ilma, mein Herr, mehre mir mein Wissen. Und so gingen sie also los. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, die Meere nämlich, vergaßen sie ihren Fisch. So nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmend. Das war dann also der Ort. Der Fisch ist ins Meer gesprungen, ist ins Meer rein und auf und davon schwimmend. Und Yushi bin Nun dachte sich wahrscheinlich, in Tafsir heißt es, dass Musa a.s. War dabei, sich auszuruhen. Und der Bursche dachte sich, wenn er aufwacht, werde ich ihm das schon sagen. Vergaß es dann aber und sie gingen weiter. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen. Und es ließ mich ihn nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Er sagte, das ist es, was wir suchten. Also das war ja genau der Verabredungsort. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihre eigenen Spuren folgten. Ja, und auf einer Reise von einem Ort wieder zurückkehren zu müssen, das macht die ganze Reise ja quasi doppelt lang und noch beschwerlicher. Und das kann wirklich nur jemand durchführen, der ein großes Verlangen, einen festen Willen hat, zu lernen. Und davon nehmen wir nämlich auch, dass das Lernen, das wirkliche Lernen, bringt nur mal Mühsal mit sich. Und man braucht Standhaftigkeit, einen festen Willen, um es wirklich zu erreichen. Das Wissen nämlich echt zu erreichen. Sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Musa, a.s., sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist? Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Subhanallah, was für eine Beziehung, was für ein Schüler, vorzüglich, und was für ein Lehrer. Der Schüler bittet mit aller Höflichkeit und Demut, ob er denn überhaupt begleiten darf. Er nimmt es nicht übel, wenn der Lehrer sagt, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wie sollst du das auch schaffen? Du hast keine Kenntnis davon. Und er spricht hier zu einem Propheten, der eine ganze Gefolgschaft von einem ganzen Volk hinter sich hat, der das Buch Allahs empfangen hat. Und keiner nimmt es den anderen übel. Sie sind ehrlich, aber auch höflich zueinander. Und sie sagen auch, oder der Lehrer sagt auch, dass du brauchst viel Bemühung dazu. Und wir lernen daraus auch, dass Geduld fällt umso schwerer, je weniger man Kenntnis von den Dingen hat. Wenn man gar nicht weiß, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, und dass man Geduld auch auf jeden Fall brauchen wird, weil es wird nie so sein, dass wir alles verstehen, was uns passiert. Ja, aber die Absicht ist da, der feste Wille ist da, der Schüler signalisiert auch das Nein, ich möchte auf jeden Fall. Er sagt nämlich, Musa sagte zu ihm, er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden. Ja, und trotzdem Khidr sagt, er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Ja, das heißt, der Lehrer kann auch Bedingungen stellen und auch selber entscheiden, wann er welches Maß an Wissen zukommen lassen möchte, weil er selber besser entscheiden kann, wann in welchem Moment es am besten, am günstigsten ist, dem Schüler etwas darzulegen. Ja, und nun machen sie einen praktischen Lehrausflug. Ja, das ist hier kein Klassenzimmer-Szenario, sondern es wird praktisch, das Leben dient als großes Schulzimmer, um daran Erfahrungen zu sammeln und Weisheiten zu lernen. Da zogen sie beide los, bis, als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Also Khidr, a.s., machte darin ein Loch, machte es kaputt, das Schiff. Er, Musa, a.s., sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast dir eine grauenhafte Sache begangen. Ja, also er konnte nicht an sich halten, er sah aus seiner Perspektive ein Unrecht und musste direkt etwas dazu sagen. Er sagte, habe ich nicht gesagt, dass du bei mir nicht wirst aushalten können? Also Khidr erinnert ihn an dieses Versprechen, das du hast doch gesagt. Und habe ich nicht vorher schon gewarnt, dass es genauso sein wird? Er, Musa a.s., sagte, belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Also er entschuldigt sich sofort mit Demut, sieht sofort seinen Fehler ein, fragt nicht mehr weiter nach. Da zogen sie beide weiter, bis, als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er, Musa a.s., sagte, hast du eine unschuldige Seele getötet, und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele? Du hast ja da eine verwerfliche Sache begangen, weil er sieht das aus seinem Standpunkt, er hatte von Allah das Gesetz empfangen und aus seinem Standpunkt war das einfach ein Unrecht, eine unschuldige Seele zu töten, also nicht für ein Verbrechen zu bestrafen, sondern einfach unschuldig zu töten, und er konnte nicht an sich halten und hat wieder gefragt. Aber er hatte seinen Standpunkt und er sollte ja hier als Schüler die Weisheiten hinter den Dingen lernen. Ja, und deswegen wird ihm gesagt, er sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Er, Musa a.s., sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Also noch, gib mir noch eine Chance. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wird überliefert, dass rahimallahu Musa, möge Allah sich Musas erbarmen, hätte er dies nicht gesagt, hätten wir noch mehr erfahren. Ja, dann hätte er noch mehr gefragt und vielleicht hätten wir noch mehr Weisheiten erfahren können. Ja, da zogen sie beide weiter, bis als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Diese aber weigerten sich, sich gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete er sie auf. Er, Musa a.s., sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Ja, also die ihnen geschadet hatten, ihnen nutzt er. Und die nichts getan hatten, ihnen hat er oberflächlich gesehen geschadet. Und Musa a.s. fragt hier also dann wieder nach. Er sagte, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näherkommend an Güte. Also ein anderes, lieberes Kind, das für seine Eltern auch eine Güte, eine Barmherzigkeit sein würde. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt, und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, und er wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen, aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. In einer Auslegung heißt es, dass diesen Eltern, deren Jungen aufgrund seines Unglaubens und seinem schlechten Benehmen gegenüber den Eltern, dass man fürchtete, würde die Eltern bedrücken. Danach haben sie, in der Auslegung heißt es, dass danach sie ein Mädchen bekommen haben, das diese edlen und guten Eigenschaften hatte, ein Segen für ihre Eltern war. Aber wie ist das? Leider, dass in vielen Gesellschaften immer noch, in unserer hochmodernen Zeit, ja, es immer noch leider so ist, dass das Geborenwerden eines Mädchens nicht für so gesegnet empfunden wird, wie das Geborenwerden eines Jungens. Und besonders, wenn ein Junge verstirbt und man danach ein Mädchen bekommt, dann kann es sogar passieren, dass die Leute einen dafür nicht unbedingt beglückwünschen. Ja, und äußerlich gesehen, das nicht als ein Segen empfinden. Ja, und all diese Dinge, wenn man sie oberflächlich betrachtet, würden wir vielleicht als Letztes sagen, das ist eine Barmherzigkeit von deinem Herrn. Aber genau das ist, was Khidr alaihi salam hier sagt, Barmherzigkeit von deinem Herrn. Dass die Dinge, die wir äußerlich überhaupt nicht verstehen, aber wenn wir dann erstmal erfahren, in wie viel Nutzen sie uns gebracht haben oder wie viel Schaden sie von uns abgewehrt haben, dann würden wir verstehen und dann würden wir auch geduldig sein und standhaft sein, weil wir dann die Süße der Barmherzigkeit Allahs vielleicht kosten könnten. Und wie schwer fällt uns, Geduld zu haben auf etwas, in etwas, was wir überhaupt nicht verstehen. Wir wollten was ganz anderes und das passiert etwas komplett anderes. Und wir sehen die Weisheit nicht dahinter und das ist eine Prüfung für uns. Aber nichtsdestotrotz, Khidr lernt das alles hier Rahmatan, eine Barmherzigkeit. Ja, und genauso, überall sind Malaika, Engel, im Befehle ihres Herrn folgend, unterwegs, tun, was ihnen geboten wird. Und das gefällt uns mal und mal gefällt es uns nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Es mag sein, dass ihr etwas verabscheut und Allah hat aber darin viel Gutes gelegt. Was wir als Last, Trauer, Erschwernis, als Verlust sehen. Und manche Sachen sind ja wirklich so, die können uns jahrelang, kommen wir da nicht mehr raus aus dieser Trauer, die uns gefangen hält, aus diesem Gefühl, dass mir sollte das nicht eigentlich passieren, weil wir etwas einfach nicht akzeptieren können, weil wir es als Unrecht betrachten. Aber letztendlich wissen wir wirklich, wie viel Gutes sich in dieser Sache selbst oder nach dieser Sache auf uns vielleicht wartet. Ja, es darf eigentlich nicht sein, dass wir ja wirklich manchmal Jahrzehnte in Undank verbringen, weil wir mit einer Sache nicht zurechtkommen. Ja, wir müssen versuchen, die Dinge zu akzeptieren und wir wissen nicht, nach welcher Biegung auf der Straße wir zu viel Gutem geführt werden. Ja, wenn wir vielleicht unser Schicksal als Ganzes vor uns sehen würden, dann wären wir vielleicht nicht so undankbar, wenn wir sehen würden, was alles da für uns vorbereitet ist. Deswegen, Alhamdulillah, in allen Angelegenheiten nie aufhören zu sagen, immer auf den Lippen sein lassen, diese Aussage, sie auch spüren im Herzen, dass wir danken Allah in allen Umständen. Allah weiß es besser. Allah hat für uns geschrieben. Allah weiß, ob das gut ist für mich. Und für den Gläubigen ist alles gut letztendlich. Wenn ihm Übles widerfährt, ist er geduldig, kriegt Belohnung dafür und in guten Zeiten ist er dankbar und er kriegt Belohnung dafür. Einfach Dinge mal auch akzeptieren. Ja, das sollte mir jetzt passieren. Das hat schon irgendeinen Sinn. Dieser Mensch sollte in meinem Leben sein. Ja, manchmal, es ist leider so, manchmal hat man mit jemandem zu tun, der es einem wirklich schwer macht. Gut, und Ehepartner meinetwegen kann man ja vielleicht noch irgendwie loswerden. Ja, das sehen manche dann vielleicht auch ganz als eine leichte Sache. Aber was ist mit Kindern? Was ist mit Eltern? Was ist mit anderen Verwandten? Es gibt vieles im Leben, was wir nicht einfach wegschieben können und auch nicht wegschieben sollten, weil es darin dann vielleicht ein größeres Übel gibt, was im Aushalten das Übel wenigstens reduziert werden würde. Und jetzt mal andersrum, auch alles, was äußerlich gesehen gut aussieht und schön erscheint, süß und attraktiv wirkt, das muss nicht wirklich gut für uns sein. Ja, wer mag nicht Süßigkeiten? Und wir wissen alle, was sie mit uns, unseren Zähnen, unserer Gesundheit anstellen, wie schwer es ist, sich von denen auch fernzuhalten, weil sie nun mal so attraktiv sind. Ja, aber das macht sie nicht besser für uns. Ja, also die ganze Geschichte von Musa und Khidr a.s., in der es sehr, sehr viele Lehren gibt, für uns zu verstehen, umzusetzen, aber eine davon ist sicherlich, dass die Geduld eine der wichtigsten Eigenschaften ist, und zwar auch in den Dingen, die äußerlich vielleicht für uns nicht zu verstehen sind, vielleicht sogar unfair aussehen, aus unserer limitierten und begrenzten Sicht, hart aussehen, unfair aussehen, aber eigentlich gut sind. Und sie sind alle vom Befehl Allahs, mit dem Willen von Allah und seinem unermesslichen Wissen heraus. Jetzt kommen wir zur nächsten Geschichte in Surat al-Kahf, die uns berichtet wird. Und sie fragen dich nach Dhul Qarnayn. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Dhul Qarnayn bedeutet der mit den zwei Hörnern. Da gibt es verschiedene Auslegungen, wer das genau gewesen sein soll. Was uns hier im Koran auf jeden Fall klar wird, dass ein sehr mächtiger Herrscher Führer seines Volkes war, Allah ihm viel Macht gegeben hatte und er aber gerecht und gläubig war. Ja, das ist, was wir auf jeden Fall sicher wissen und das möge uns hier auch genügen. Ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg, da verfolgte er einen Weg. Was bedeutet das, er verfolgte einen Weg? Es heißt, dass er benutzte die Mittel, die Allah ihm verliehen und gegeben hatte, eröffnet hatte. Ja, das sind, wir haben oft auch Ressourcen, die sind da, aber wir nutzen sie nicht. Wir warten immer auf irgendwie eine andere Gelegenheit oder auf genau das, was wir uns vorgestellt haben und sehen aber all die Dinge nicht, dessen Gelegenheit uns schon gegeben wurde. Ja, als Beispiel, wir haben eine riesen Bibliothek zu Hause, aber wie viel haben wir davon wirklich schon mal gelesen? Ja, das ist ein Beispiel. Die Mittel sind da, um sie zu nutzen. Und hier ist ein erfolgreicher König oder Führer seines Volkes, ein Herrscher, der seine Mittel nutzt. Bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging. Und er fand bei ihr ein Volk. Wir sagten, O Dhul Qarnayn, entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Also seine Expedition, seine Reise ging, soweit es nur ging, und er kam ja als Eroberer und deswegen hatte er die Macht, er konnte strafen oder gütig sein. Ja, so sind ja Eroberer, die haben ja die Macht. Aber wie handelt er? Er sagte, was nun jemanden angeht, der Unrecht tut, so werden wir ihn strafen. Hierauf wird er zu seinem Herrn zurückgebracht und er straft ihn dann mit entsetzlicher Strafe. Was aber jemanden angeht, der glaubt und rechtschaffen handelt, für den wird es als Lohn das Beste geben. Wir werden ihm von unserem Befehl etwas sagen, was Erleichterung bringt. Und hier sehen wir also ein gerechter und gütiger Herrscher. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis, als er den Ort des Sonnenaufgangs erreichte, er fand, dass sie über einem Volk aufgeht, denen wir keine Deckung vor ihr gegeben hatten. Es heißt entweder, dass sie keine Häuser hatten, also keine Deckung vor der Sonne. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Auslegungen. Also er scheint ein sehr, wir würden heute sagen, primitives Volk gewesen zu sein. Er ging also ostwärts und dort fand er dieses Volk vor. So war es. Und wir haben ja umfassende Kenntnis von dem, was ihn betrifft. Hierauf verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort zwischen den beiden Bergen erreichte, er diesseits von ihnen ein Volk fand, das beinahe kein Wort verstand. Sie sagten, also dann wahrscheinlich mit einem Übersetzer, O Dhul Qarnayn, Ya'juj und Ma'juj stiften Unheil auf der Erde. Und das sind nach der Auslegung zwei Völker gewesen, sehr gewalttätige Völker, Stämme, stiften Unheil auf der Erde. Sollen wir dir eine Gebühr dafür aussetzen, dass du zwischen uns und ihnen eine Sperrmauer errichtest? Er sagte, was mir mein Herr an fester Stellung verliehen hat, ist besser als eure Gebühr. Doch helft mir mit eurer Arbeitskraft, damit ich zwischen euch und ihnen einen aufgeschütteten Wall errichte. Ja, und dann wird berichtet, wie genau er diesen Wall errichtet. Ja, aus diesem kurzen Einschnitt oder Ausschnitt aus dem Leben von Dhul Qarnayn erfahren wir schon so viel über seine Persönlichkeit. Ihm geht es nicht darum, seine Macht, seinen Machthunger noch mehr zu vergrößern, sich noch mehr zu bereichern, andere Völker auszuplündern, auszubeuten, sie zu unterjochen, sondern im Gegenteil, mit seiner Macht will er ihnen auch noch nützen. Und das sind alles Eigenschaften eines gerechten Herrschers. Bringt mir Eisenstücke. Als er nun zwischen den beiden Berghängen gleich hoch aufgeschüttet hatte, sagte er, blast jetzt, also die Eisenstücke wurden erhitzt. Als er es zum Glühen gebracht hatte, sagte er, bringt mir, damit ich es darüber gieße, geschmolzenes Kupfer. So konnten sie ihn, also diesen aufgeschütteten Wall, weder überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Und da hat dieses gewalttätige Volk, das viel Unruhe, Plünderei und Mord verbreitet hatte, hat er hinter diesem Wall wie eingesperrt, ausgesperrt. Sie konnten es nicht überwinden, noch konnten sie ihn durchbrechen. Und hat so jemanden geholfen, der ihm aber gar nicht zurückgeben konnte. Und das ist der gerechte, gütige Herrscher, der Allah über ihn fürchtet. Über diese zwei Völker, Gog und Magog, oder auch Gog und Magog, gibt es verschiedene Aussprachen dafür. Es sind zwei Völker, lebten also sehr östlich, machten sehr viel Fassad, Unordnung, Unheil über die Erde, überfielen, raubten. Und dieser Weg bei diesem Gebirge, wo sie halt immer durchkamen, den machte dieser König, dieser Herrscher Dhul-Qarnayn zu. Aber unser Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hat uns berichtet, und das ist unser Glaube, dass vor dem Tag der Auferstehung, also in der Zeit des Diesseits noch, wird dieses Volk ausbrechen aus dieser von diesem Wall, ihn überkommen oder durchbrechen können, und dann wird sie wieder viel Fassad auf der Erde verbreiten, die Gewässer verbrauchen. In Hadithen wird im Detail geschildert, was sie genau alles tun werden, was dann mit ihnen passieren wird, wie sie dann letztlich auch wieder besiegt werden. Und Allah möge uns die Möglichkeit geben, darüber auch im Detail zu sprechen. Hier möge uns genügen, dass wir die Ayat, den Sinn der Ayat verstanden haben. Lernen tun wir daraus auch nochmal, dass wer Erfolg im Diesseits schon haben will, und wir sehen, Dhul-Qarnayn ist ein Symbol, ein Beispiel für einen erfolgreichen Mann. Er ist Herrscher, er hat alle Mittel, er kann die Mittel benutzen, er kann wählen, ob er Strafen oder gütige Behandlung jemanden gewähren will. Ja, das ist ein großes Anzeichen von Erfolg. Aber dieserjenige muss ein Ziel vor Augen haben. Er muss fleißig sein, er muss auch bereit sein zur Bewegung, zum Handeln. Er muss die Ressourcen nutzen, die er bekommen hat. Dann sollte er darüber hinaus hilfsbereit sein. Und die wertvollste Eigenschaft, er sollte gerecht sein. Wir sehen hier keine Willkür, wir sehen hier keinen Machthunger, wir sehen hier keine Unterjochung, wir sehen hier keine Ausbeutung. Ja, und das sind alles Dinge, die wir vielleicht schon vermissen. Möge Allah uns von diesen Eigenschaften befreien. Jeder von uns hat Macht über irgendeinen Lebensbereich, seien es die eigenen Kinder, die jüngeren Geschwister oder irgendjemand, der einem untersteht. Und möge Allah uns von diesen Eigenschaften bewahren, die mit Ungerechtigkeit irgendwie in Zusammenhang stehen. Ja, es darf nicht so sein, dass wenn jemand eigene Ressourcen hat, nicht nur, dass er sie nicht wirklich nutzt, um Gutes zu tun, um anderen zu helfen, sondern nein, er unterjocht noch andere, um deren Ressourcen auch noch an sich zu reißen. Das ist ein Ausmaß an Ungerechtigkeit, und wir sehen hier, Dhul-Qarnayn ist genau das Gegenteil, ein glänzendes, himmelhoches Beispiel für Gerechtigkeit und aber Macht, beides. Und das ist leider selten anzutreffen, die Mächtigen, dass sie auch gerecht sind. Das macht diese Eigenschaft, diese Kombination umso wertvoller. Und wir sehen auch, dass Kriege gab es also schon zu jeder Zeit, kriegerische Auseinandersetzungen. Das gab es immer schon, lest die Geschichte. Aber was der Koran uns lehrt, dass wie sollte so etwas stattfinden? Wer Macht hat, wer Besitz hat, wer Wissen hat, er sollte das alles teilen mit anderen. Es dazu nutzen, Gutes zu tun, nützlich sein. Ja, Allah, in einem Hadith heißt es auch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass al-khalqu iyalullah, die Schöpfung ist wie, iyal ist so wie, im Deutschen würde man sagen Familie, wie die Familie Allahs. Und das ist hier nicht jetzt in irgendeinem polytheistischen Sinne gemeint, sondern wenn man Allah dienen möchte, dann sollte man seiner Schöpfung auch irgendwie nützlich gegenüber sein. Dhul-Qarnayn nutzte sein technologisches Wissen, um noch zukünftigen Generationen zu nützen. Das heißt, nutzen noch der eigenen Zeit über hinaus. Ja, und das ist etwas, was wir uns alle irgendwie versuchen sollten anzueignen. Wir haben in unserer Religion ein so schönes Konzept von Sadaqatul Jariya, die laufende Sadaqa. Das heißt, wir sind schon verstorben, liegen in unseren Gräbern, aber wir haben solche guten Taten hinter uns gelassen, die uns noch Belohnung einbringen, während wir selber aktiv nichts mehr tun können. Deswegen nicht eingegrenzt denken, sondern zu nutzen versuchen, selbst den zukünftig noch kommenden Generationen. In Surat al-Kahf wurden jetzt also vier Dinge erwähnt, an denen man geprüft wird. Da war einmal der Iman, der Besitz, das Wissen und die Macht, oder ihr könnt auch sagen die Ressourcen, dass man über etwas verfügt. All dies sind Mittel, um Belohnung, Ajr, zu erwerben. All diese Dinge müssen aber auch bewahrt werden und all diese Dinge müssen richtig genutzt werden. Wie bewahrt man diese Dinge? Zum Beispiel den Iman vor Schirk zu bewahren. Der Besitz soll dich nicht dazu bringen, hochmütig zu werden oder es falsch zu gebrauchen. Das Wissen genauso soll dich auch nicht dazu bringen, hochmütig zu werden. Und das Wissen soll dich auch nicht dazu verleiten, zu meinen, dass du nun alles verstehen könntest und dich vor der Geduld abhalten. Und die Macht genauso soll nicht dazu missbraucht werden, Unrecht und Tyrannei zu verbreiten, sondern dafür genutzt werden, um Gutes zu tun. Denn all dies ist über eine kurze Zeit uns verliehen worden, letztendlich nur um zu sehen, wer von euch die besten Taten tut. Dhulqarnain sagt dann also, er sagte, das ist eine Barmherzigkeit von meinem Herrn. Wenn dann das Versprechen meines Herrn eintrifft, lässt er ihn in sich zusammensinken, diesen Wall nämlich, hinter der Ya'juj und Ma'juj zurückgehalten wurden, und das Versprechen meines Herrn ist wahr. Wir lassen die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen unter die anderen geraten, und es wird ins Horn geblasen, dann versammeln wir sie vollständig. Und wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor, ihnen, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen und die auch nicht hören konnten. Ja, also das ist jetzt hier genau das Gegenteil. Das sind hier Menschen, die beschrieben werden, die noch nicht mal die mindesten Mittel benutzen wollten, nicht bereit waren, die Wahrheit zu hören und nicht bereit waren, die Wahrheit zu sehen. Meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherren nehmen können? Gewiss, wir haben die Hölle den Ungläubigen zur gastlichen Aufnahme bereitet. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren? Deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden.